In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Weil ich es ja geschafft habe, in den letzten Tagen immer eine Aufnahme zu machen, möchte ich heute nicht ohne auskommen. Wir sind auf dem Weg zur Krabbelgruppe. Heute war ein relativ ruhiger Tag. Wir haben ordentlich gepennt. Wir haben gegessen und danach haben wir uns nochmal hingelegt. Also die Prinzessin hat sie versucht nochmal hinzulegen, aber dann einen großen Protest geschoben. Wollte in der Mittagszeit nicht schlafen. Also habe ich noch für die Gruppenleiterin eine CD gebrannt, die unbedingt haben wollte, weil die alte, die ich hier schon mal gebrannt habe, ist wohl zerkratzt. Und boah, das hat wieder Ewigkeiten gedauert, ne? Unter Windows habe ich den alten Fehler schon mal bekommen. Irgendeine Datei kann man davon nicht brennen. Und ich zeigte meine Liste an, welche das ist. Und er hat einfach gar keine Datei angezeigt, die da irgendwie so nicht passend sein könnte. Unter Linux muss ich erstmal ein Brennprogramm installieren, weil einfach so machte das nicht. Und dann hat das schon wieder eine Dreiviertelstunde lang, glaube ich, gedauert, samt einer CD, die nicht zu Ende gebrannt worden ist. Und dann irgendwann stoppt es einfach bei 99%. Ja, und so war der Nachmittag auch schon wieder hin dafür, dass, oder die Mittagszeit dafür, dass die Schwiegermutter, der Schwiegerdrachen eigentlich vorbeigucken wollte um 12 Uhr. Aber das ist ja auch so ein Ding, das passt einfach überhaupt nicht rein in den normalen Alltag, zu solchen Uhrzeiten irgendwelche Leute zu empfangen. Also Kumpels können natürlich vorbeikommen, machen sie natürlich nicht, aber ist das denn eine Popcornmaschine? Popcorn Factory als Weihnachtsbeleuchtung für 58 Euro. Eine Eisbahn für auch für 48 Euro. LED Batterieartikel sind das. So der Fachausdruck. Aber 58 Euro zahle ich dafür nicht. Schenken können sie mir das. Überhaupt könnten mir mehr Leute was schenken. Wo war ich? Ja, also 12 Uhr ist eine grandiose Besuchszeit, dann, wenn die Leute essen wollen, die Leute besuchen. Das sollten viel mehr Leute machen. Also mir passt das überhaupt nicht in den Kram. Und mir passt es erst gefühlt nicht in den Kram, aber tatsächlich passt es auch wirklich nicht in den Kram. Weil auch immer unklar ist, für was sich die Prinzessin so entscheidet. Manchmal schläft sie morgens, manchmal schläft sie eben nicht morgens. Und dann kann man die ja schlecht wach lassen, auch wenn sie da schlafen würde wollen, nur weil die Oma da ist. Irgendwas haben wir gesehen. Sie zeigt auf das Gebäude der grünen NRW und schimpft. Weiß nicht. Ja. Zeigt auch immer auf Leute, schreit ihr beide, wenn es zwei sind. Also irgendwie mit den Zahlen, entweder hat es mit den Zahlen hin oder sie mag ein paar Leute einfach nicht. Ich weiß das aber nicht so ganz genau. Ein paar Worte kann sie schon so imitieren. Ich sage immer 1, 2, 3, wenn es ins Bett geht. Und dabei gibt es so ein Hin- und Her-Geschwenk geworden meinerseits. Und wenn ich damit anfange, sagt sie auch immer gleich, dai, dai. Jetzt tanzen wir noch mal hier im Kinderwagen ab. Ich weiß nicht, ob sie die Route kennt und glaubt zu wissen, was jetzt kommt. Aber wir freuen uns schon mal enorm. Ja. Also im Grunde ein ganz normaler Alltag, in dem nichts Besonderes passiert ist. Jetzt kommt die Sonne noch mal raus, das ist zur Gruppenstunde natürlich auch nicht schlecht. Weil man ansonsten Gefahr läuft, bei so einem Tag irgendwie so hier aus dem Puschel zu kommen. Weil es morgens auch wieder geregnet hat und dann konnte man nicht rein, nicht raus. Und im Grunde war es auch meine Aufgabe, heute noch die Tonnen reinzuholen. Und da das diesmal drei Tonnen waren. Zwei blaue und eine Biotonne. Und die sind auch zu unterschiedlichen Zeiten abgeholt worden. Muss man irgendwie darauf achten und gucken, dass die kleine pennt. Oder bei der Biotonne war es halt so, die kleine konnte halt mit. Aber wenn man so versucht, drei Tonnen auf einmal reinzukriegen, dann klappt das eigentlich nicht so. Und schwupps sind wir schon im Fahrstuhl. Ein freundlicher Papa hat mich gegrüßt, aber ich glaube, den kannten wir nicht. Kannst du denn? Du kannst den auch nicht, ne? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. So, sind wir hier im Keller. Denn das Eva hat einen eigenen Fahrradkeller für Kinderwagen. So, und jetzt darf ich ein Kind und zwei Flaschen Wasser tragen, denn wir basteln heute Laternen, habe ich gehört. Und dazu müssen wir Plastikflaschen, die wir wahrscheinlich kaputt schneiden, nehmen. Und da wir nicht mal Plastikflaschen zu Hause haben, habe ich natürlich niegelnagelneue Plastikflaschen geholt. Das, was tut man nicht alles für die Kinder? So, Krabbelstunde beendet. Also anderthalb Stunden lang wird da gekrabbelt. Die Prinzessin hat heute viel Spaß gehabt. Sie ist durch den ganzen Raum gepäst. Und man merkt schon, dass gerade halt Krabbelgruppen-Insider-Kram keine großen Kinder dabei gewesen sind. Das animiert doch die kleineren Kinder, mehr Gas zu geben. Und es waren halt aber auch die Mamis mit den großen Kindern gar nicht erst da. Wahrscheinlich waren die heute auf dem St. Martins-Umzug oder so. Irgendwie so. Und ja, aber ich meine, das Angebot in der Gruppe ist halt so, dass große Kinder da mitkommen dürfen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, da Kritik zu üben. Von mir aus ist es auch eigentlich nicht so wichtig, weil die Kurze muss halt auch mit älteren Kindern mal klarkommen und mit Kindern, die ein bisschen mehr Gas geben. Und dann ist sie da halt ein bisschen zurückhaltend. Und es gibt halt andere Momente, wo sie dann einen drauf macht. Und das ist halt okay so. Es wird quasi das Wochenende so langsam eingeläutet. Morgen ist Freitag, morgen sind sie aber morgen früh schon wieder hier. Und das war früher eigentlich ganz nett. Eine Dienstagsgruppe hatten wir, da fingen halt sozusagen die Woche ein bisschen an. Aber wenn die Gruppe zu Ende war, war es Dienstagmittags und das ist ja schon fast so wieder Mitte der Woche. Musste man nur den Montag überbrücken und hatte dann einen schönen Start in die Woche, die dann nicht mehr so lang aussah. Wenn man ein Kind bespaßen muss, können Wochen schon mal Sonntagabend sehr lang erscheinen. Links von Griechenland. Ja, irgendwas ist links von Griechenland. Ja. Und das ist am Freitag nur noch ein bisschen anders. Also man ist halt bei der Dienstagsgruppe schon mal dann noch einen Kaffee oder spazieren gegangen. Auf einen Kaffee irgendwo hingegangen und spazieren gegangen. Und das war bislang in der Freitagsgruppe noch nicht so. Deswegen die, also ich meine, sind da auch alles Gruppen, die sollten eigentlich für die Kinder interessant sein. Und ihr hat es heute sehr viel Spaß gemacht und morgen früh macht es auch Spaß. Und insofern sind das Gruppen, die man durchaus weiter verfolgen darf. Und es gab natürlich schon Gruppen und Gruppenzusammensetzungen, die noch ein bisschen lustiger gewesen sind. Nicht unbedingt für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Hier ist Stau am ja, was ist das denn hier? Da vorne ist doch die Berliner Allee. Ich nenne die mal Berliner Allee, das ist die Shadow Allee. Ist das eine Allee? Das ist diese Ecke, da kann ich aber auch mal drauf Bezug nehmen, wo ich meinte. Also die führt halt so in die Altstadt von der Pimmelforder Straße und ich bin ja 2000 mal regelmäßig so hier hingefahren nach Düsseldorf und dort, da gab es mal einen Bücherladen. Fing damals an mit ausschweifendem, also das Ladenlokal selbst war ein bisschen ausschweifend und sie hatten auch Kaffeeangebot und so ein Quark und das fand ich damals eher belustigend. Heute finde ich es eigentlich ganz nett, wenn die das haben, obwohl ich es kaum nutze. Die Meiersche in Gerresheim hat da so zwei Tischchen stehen. Das sieht dann auch wieder ein bisschen albern aus, wenn man sich irgendwie so in der Buchhandlung an ein von zwei Tischchen setzt, um da irgendwie Bäckereigut von irgendwelchen Bäckereien zu verköstigen. Aber gut, das war vor ein paar Jahren eine ganz gute Idee, dass man die Bücher, die man kaufen wollte, schon mal probelesen konnte dort bei einem Käffchen. Damals habe ich noch einen Spaß gehabt, komplette Bücher da durchzulesen in diesen Orten. So, der Tag ist gerettet, denn im Aufzug war gerade ein Wauwau und die Kleine durfte den Wauwau oder hat die Gelegenheit genutzt, ihn zu streicheln. Ja, Laune hat nicht lange angehalten, aber die war gerade großartig. Ich glaube, sie hat eben noch den Wauwau weitergesucht. Der war ja nicht mehr neben uns, als wir dann gerade ausgestiegen sind. Und die U73 kommt auch sofort. Also heute keine Verspätung. Ja, wir sind ein bisschen müde, ne? Ja, Prinzessin ist ein bisschen müde. Aber du hättest ja auch schlafen können heute schon mal. Heute Nachmittag wolltest du ja nicht machen. So, und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg nach Hause, im Landeanflug. Und gerade war auch in der Straßenbahn wieder eine Dame, die hatte irgendwie so das Gesamtpaket irgendwie so. Die hatte ein Gesamtpaket dabei. Also gefärbte schwarze Haare mit so einem Bächenrand drumherum. Also wenn man sie von vorne anguckte, hatte sie quasi eine rote Umrandung, die aber schon ein bisschen abgenutzt gewesen ist. Und so eine Frisur ist für Leute, die Ende 50 so ein bisschen ein gelebtes Gesicht halt jeden tragen müssen, glaube ich, wirklich das Falsche. Die hat dann auch noch viel zu viel Trottelkram damit gehabt. Also ihre Nachbarin wollte aussteigen und dann musste sie den halben Trottelkram da stehen lassen und die Dame quasi mit Blick bitten, da irgendwie so dran vorbeizukommen. Dann hat die noch so einen tiefen Husten gehabt, wo man echt den Eindruck hat, also jeder Huster ist ein Tag weniger. Und da frage ich mich ja auch, ist das nicht schon irgendwie so eine Möglichkeit, sich anzustecken? Aber das habe ich schon ein paar Mal gedacht, irgendwie so bei den Hustern in der Straßenbahn und die Kurze hat sich davon noch nichts eingefangen. Ich denke mir einerseits, vielleicht ist sie da unten noch zu weit weg. Oder vielleicht ist er eigentlich genau da richtig. Vielleicht kommt das irgendwann runter und oder die Leute husten halt eher so Richtung Boden. Aber also ich krieg dann immer so ein kleines Mini-Kratzen im Hals, weil ich sofort denke, ah, jetzt hat's dich erwischt. Ah. Streifschuss. Aber bislang sind wir verschont geblieben. So, jetzt mal gucken, was die Königin an Gemüsezeug gebrutzelt hat. Sie hatte gefragt, was sie machen soll. Ich habe gesagt, irgendwas mit Gemüse wäre nicht schlecht, weil heute Mittag gab es ja Fischstäbchen. Und wenn es Fischstäbchen gibt, braucht man ja kein Gemüse mehr vorzusetzen. Das ist sie dann eigentlich nicht. So wenig, wie sie ihre Lieblingsnudeln heute Mittag so gegessen hat. Also ein paar, aber mit den meisten wurde der Fußboden dekoriert. So. Und in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.